Der dritte Weg, eine rechtsextreme Kleinstpartei aus dem Neonazi-Spektrum. Seit September 2013 gibt es eine neue Neonazi-Partei in Deutschland. Laut eigenen Angaben gründete sich die Partei Der dritte Weg am 28. September 2013 in Heidelberg. Vorsitzender der Partei ist der ehemalige NPD-Funktionär Klaus Armstroff. Das auf der Homepage der Partei veröffentlichte 10-Punkte-Programm ähnelt sehr dem 25-Punkte-Programm der NSDAP und beinhaltet Ziele wie Schaffung eines deutschen Sozialismus oder die Wiederherstellung Gesamtdeutschlands in seinen völkerrechtlichen Grenzen. Auch andere klassische Forderungen der Rechtsextremen wie Heimat bewahren oder deutsche Kinder braucht das Land werden dort gestellt. Allgemein lehnt sich der dritte Weg eng an die NPD an. So sollen sämtliche Schlüsselindustrien, Betriebe der allgemeinen Daseinsfürsorge, Banken, Versicherungen sowie alle Großbetriebe verstaatlicht werden. Sie nennen das raumgebende Volkswirtschaft, im Gegensatz zur raumorientierten Volkswirtschaft der NPD. Insgesamt gilt der dritte Weg jedoch radikaler als die NPD und ist dennoch schwer zu verbieten. Bundesweit hat der dritte Weg etwa 200 Mitglieder. Sie verstehen sich bewusst als eine rechtsextreme Elite und wollen eine Speerspitze bilden. Das unterscheidet sie von der NPD. Der dritte Weg scheint gute Verbindungen in die Kameradschaftsszene zu haben. Kurz nach der Gründung der Partei verwies die Homepage des Freien Netz Süd, FNS, ein vor allem in Bayern, aber auch bundesweit aktiver Kameradschaftsdachverband, auf die Seite der neuen Partei. Zitat: Der nationale Widerstand hat hingegen mit der Partei Der dritte Weg nun eine neue Chance mehr gewonnen, Deutsche, die es tatsächlich auch noch sein wollen, zu sammeln und im Verbund mit freien Nationalisten auch in Zukunft fernab der Abzockermentalität der Nationaldemokraten gemeinsam entschlossen für die Freiheit Deutschlands zu kämpfen. Zitat Ende. Hieß es im Oktober 2013 beim Freien Netz Süd als Reaktion auf Kritik aus dem Umfeld der NPD. Außerdem wurden immer wieder Artikel und ein Banner des dritten Weg auf Seiten der FNS übernommen. Vermutlich soll der dritte Weg als Ausweichorganisation für das Freie Netz Süd dienen, welches nach Razzien 2013 im Jahr 2014 verboten wurde, wie schon ihre Vorgängerorganisation die Fränkische Aktionsfront. Außerdem gibt es auch personelle Überschneidungen zwischen dem Freien Netz Süd und der dritte Weg. Für das jährliche Heldengedenken des Freien Netz Süd im oberfränkischen Wundsiedel mobilisierte dritter Weg-Chef Armstroff im Internet. Dort waren auch Banner der Partei zu sehen. Der im Mai 2013 aus der Haft entlassene Freie Netz Süd-Führungskater Toni Gentsch trat des Weiteren als Vertreter der neuen Parteialternative der Dritte Weg an einer Demonstration gegen eine Asylbewerberunterkunft in Greiz auf. Am 15. Februar 2014 zeigten sich deutsche Neonazi bei einem Trauermarsch im tschechischen Karlsbad. Dort waren neben Toni Gentsch und Klaus Armstroff auch Matthias Fischer, Freies Netz Süd Führungskater und Gründer des deutsch-böhmischen Freundeskreises, einem Netzwerk tschechischer und deutscher Neonazis. Im Oberfränkischen Hof wurde am 25. Januar 2014 ein Stützpunkt des dritten Wegs im kameradschaftlichen Kreise gegründet. Seit Ende März 2014 gibt es auch einen Münchner Stützpunkt. Bei der Gründung traten der bekannte Fürther Neonazi Matthias Fischer und der verurteilte Rechtsterrorist Martin Wiese als Redner auf. Die Nazi-Partei Dritter Weg soll eine wichtige Rolle für Anschläge auf Flüchtlingsunterkünfte spielen. Der bayerische Verfassungsschutz nennt sie geistige Brandstifter. Die Bezüge zu der Gruppierung zu einem Brandanschlag im oberbayerischen Reichertshofen seien ermittlungsrelevant. Ebenso bei dem Anschlag auf die geplante Asylunterkunft in Forra. Es werde gezielt vor Ort Stimmung gemacht, bis Einzelne zu Straftaten bereit seien. Diese Straftaten würden im Nachhinein wiederum wohlwollend kommentiert werden. Nach dem Brandanschlag im fränkischen Forra bezeichnete der Dritte Weg auf seiner Homepage die Straftat als, Zitat, vorzeitiges Weihnachtsgeschenk, Zitat Ende. Vor einem Brandanschlag im rheinland-pfälzischen Limburger Hof hatte die rechtsextreme Partei gegen die geplante Unterkunft gehetzt und auch eine Bürgerinitiative dagegen gegründet. Die Splitterpartei Der Dritte Weg ist laut Verfassungsschutzbericht 2014 in Bayern mit 6 sogenannten Stützpunkten am stärksten vertreten. Weitere befinden sich in Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Sachsen. Jüngst führte der Dritte Weg am 15. August eine Kundgebung in München durch unter dem Motto "Wehr dich, Asylflut und Ausländergewalt stoppen". Diese fand vor dem Mira-Einkaufszentrum im Münchner Stadtteil Hasenberg statt. Auch bei den Tegida-Demonstrationen ist die Unterstützung des Dritten Wegs wahrnehmbar. Nach der schrittweisen Ausbreitung vor allem in Bayern mit Schwerpunkt Franken verlagert sich der Aktionsraum des Dritten Wegs nun nach Thüringen. Beobachten lässt sich dieser Trend in struktureller und personeller Ausprägung seit Monaten. Bereits am 1. Mai 2014 marschierte ein Block mit Neonazis aus Thüringen mit in der Demonstration in Plauen, darunter auch NPD-Mitglieder. Wenige Monate später trat Toni Gentsch dann sogar als Redner auf einer NPD-Veranstaltung auf. Im Juli letzten Jahres gehörte er zu den Rednern beim Rock für Deutschland in Gera und vertrat dort deutlich erkennbar auch den Dritten Weg. Schien der Aktionswille des Dritten Weg damals noch kaum auf den Freistaat ausgedehnt zu sein, änderte sich dies Ende 2014. Zu dieser Zeit fanden erste propagandistische Aktionen in Thüringen statt. Ausgerechnet in Greiz, wo bisher der NPD-Funktionär David Köckert gegen Flüchtlinge mobilisierte, verteilten deren Aktivisten hunderte von Anti-Asyl-Flugblättern, wie es in einem Bericht heißt. Ohnehin scheint Greiz zusammen mit Plauen einer der zentralen Aktionsräume für den Dritten Weg zu werden. Die Partei selbst rühmte sich ihrer angeblich mehrfach durchgeführten Flugblattverteilungen. Am 10. Januar hat die Partei nach eigenen Angaben dann sogar ihr Neujahrstreffen in Greiz abgehalten. Außerdem hat die Neugründung bereits im September 2014 ihren sogenannten Gesamtparteitag im thüringischen Kirchheim, einem bundesweit bekannten Veranstaltungsort für extrem rechte Parteitage und Konzerte, durchgeführt. Inzwischen beschränkt sich die Truppe um den Parteivorsitzenden Klaus Armstorff nicht mehr nur auf Propagandaaktionen und interne Treffen. In diesem Jahr mobilisierte die Partei auch erstmals zur alljährlichen 1. Mai-Demonstration nach Thüringen, wo mehrere hundert Neonazis unter dem Motto "Arbeit, Zukunft, Heimat, Überfremdung stoppen, Kapitalismus zerschlagen, Volkstod abwenden" in Saalfeld aufmarschieren wollten. Damit organisierte der Dritte Weg 2015 einer der größten 1. Mai-Demonstrationen der extremen Rechten in dem Bundesland. Gerade für die thüringische NPD, die zuletzt mit einer Vielzahl von Skandalen für Aufsehen gesorgt hat, dürfte dies eine offene Konkurrenz darstellen. Eine kritische Situation ist dies insbesondere für die NPD, die nach einem schlechten Abschneiden bei den Landtagswahlen und den Skandalen um ihren ehemaligen Vorsitzenden Patrick Wischke die Expansion der jungen Partei nur mit wenig Freude beobachten dürfte. Einige NPD-Funktionäre kündigten bereits an, nun wieder mehr jenseits der Parlamente aktiv werden zu wollen und planen die Neugründung eines NPD-Ordnerdienstes im Freistaat. Mit der Ausbreitung des Dritten Weges will nun offenbar auch die NPD wieder einen aktionistischeren Weg in Thüringen einschlagen. Dabei scheint eine Konkurrenz der beiden Parteien voraussehbar.